Gott ist gut. Und Gott ist ein übernatürlicher Gott. Weißt du, was wir aus unserer eigenen Kraft nicht bewerkstelligen können, das macht Gott durch seine Kraft durch uns. Amen. Halleluja. Ich wollte euch ganz kurz einfach ein bisschen berichten noch, weil ich war letzten Sonntag gerne hier, weil wir waren in Hamburg. Und ich wollte euch einfach ein bisschen berichten, was Gott so tut in den verschiedenen Städten Deutschlands. Gestern waren wir in Nürnberg. Letzte Woche in Hamburg. Und es ist wirklich gewaltig, was Gott wirkt. Also in Hamburg hatten wir ein gewaltiges Herrlichkeits- und Wunderwochenende, letztes Wochenende, von Samstag bis Sonntag. Und da sind so viele ungewöhnliche Wunder passiert, dass es wirklich erstaunlich war. Narben haben sich aufgelöst. Bei einer Frau eine 30 Zentimeter lange Kaiserschnittnarbe hat sich aufgelöst. Bei einem Mann hat sich eine Narbe aufgelöst, die hier am linken Oberschenkel war. Die hat er seit dem 6. Lebensjahr gehabt. Und der hatte sich im Zaun verhakt gehabt und war hier aufgerissen. Und die Narbe hat sich aufgelöst in der Gegenwart Gottes. Bei einer anderen Frau haben sich 2 Narben aufgelöst am Knöchel. Also es war wirklich, die Auflösungssalbung war zwischendurch sehr stark. Hat sich vieles aufgelöst. Narben, Metall hat sich aufgelöst im Handgelenk von der Frau. Das wurde ganz wabbelig. Das war vorher aber eine harte Metallplatte und die wurde dann ganz weich und wabbelig. Es hat sich begonnen aufzulösen. Was hat sich noch aufgelöst? Metall, Narben, Zähne haben sich neu gebildet. Die haben sich nicht aufgelöst. Halleluja. Der Drea, ihre Mutter, die in Hamburg wohnt, wo ist die Drea? Im Kinderdienst, okay. Der Drea, ihre Mutter wohnt in Hamburg und die war am Samstagabend dort im Wunderwochenende. Und das war gerade dieser Abend, wo speziell diese ungewöhnlichen Wunderwerke passiert sind. Auch viele Leute haben sich auch bekehrt. Es waren bestimmt 10, 15 Bekehrungen oder so. Und da waren diese ungewöhnlichen Wunderwerke. Diese Narben haben sich aufgelöst. Dieses Metall hat sich aufgelöst. Diese Zähne, 2 Zähne haben sich gebildet. 2 Silberzähne bei einer Frau und so weiter. Und dann kam die Mutter von der Drea nach Hause zu ihrem Mann und hat gesagt, das sind so gewaltige Wunder passiert heute Abend, aber wieder nichts bei mir. Das ist mal wieder typisch, bei mir ist wieder nichts passiert. Und dann ist ins Bett gegangen und am nächsten Tag war wieder Wunderwochenende, 2. Teil. Und bevor sie losging, hat sie sich noch die Zähne geputzt und dann schaut sie so in den Spiegel beim Zähneputzen und dann denkt sie plötzlich, was glitzert denn da so merkwürdig da hinten in meinem Mund? Ich habe doch keine Goldzähne im Mund. Und dann schaut sie so rein und dann stellt sie fest, dass Gott ihr 2 komplett neue Goldzähne und eine Keramikfüllung in Gold verwandelt hat. Also insgesamt 3 Zähne hat Gott ihr neu gemacht, sieht sie im Spiegel. War vollkommen baff, hat es gar nicht geglaubt, hat zu ihrer Tochter gesagt, sag mal, habe ich vielleicht doch Gold im Mund gehabt vorher schon? Dann hat die Tochter gesagt, nee, das weiß ich ganz sicher, du hattest kein Gold im Mund. Und dann kam sie zum Gottesdienst und das Erste war, dass ich sie rausgerufen habe und sie gebeten habe, kurz zu erzählen, was passiert ist, weil ich hatte es gerade erfahren. Und sie war noch selber so geblättet und so erstaunt, dass es wirklich eine Freude war zu sehen, weil sie hat gesagt, ich kann es gar nicht fassen, ich glaube das gar nicht. Sie war noch fast am Heulen, weil sie einfach so stark von Gott berührt war, dass er sie einfach so mächtig berührt hatte. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Halleluja, komm, gib mir Jesus mal die Ehre. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Eine Frau hatte ein über 50% taubes Ohr. Ein Ohr war sehr schlecht, das andere Ohr war gut. Und dann haben wir für sie gebetet und dann hat sie danach auf dem schlechten, kranken Ohr besser gehört als auf dem gesunden Ohr. Es ist interessant, wie Gott es manchmal macht. Ja? Also, weiß ich nicht, was mit dem anderen dann war, aber wahrscheinlich hat sie auf dem einen Ohr 100% gehört und auf dem anderen 150%. Halleluja. Also es war ein Wochenende gewaltiger Zeichen und Wunder, in Hamburg sind jetzt gut ein halbes Dutzend Leute schon, die wirklich neue Goldzähne, neue Silberzähne bekommen haben, das ist stark, ne? Also die Leute in Hamburg, die ziehen sich das voll, weißt du, der reservierte Norden wird verwandelt, Amen, der ist gar nicht mehr so reserviert. Gudi ist heute auch da aus Hamburg, Halleluja, die ist auch überhaupt nicht reserviert. Und es war einfach eine mächtige Zeit. Und jetzt gestern in Nürnberg, das war absoluter Hammer. So was haben wir gerade in Nürnberg auch noch nie erlebt. Das war von Anfang an so eine Wolke der Herrlichkeit im ganzen Raum. Das war so stark, du musstest fast nichts tun. Der Erste ist schon geheilt worden während der Begrüßung. Ja, der war zum allerersten Mal da und hatte Arthrose im Schultergelenk gehabt, konnte sein Schultergelenk nicht bewegen und schon während der Begrüßung war er komplett geheilt, hat bezeugt, dass er komplett geheilt war. Am Ende vom Lobpreis ging es gerade so weiter. Bevor ich gepredigt überhaupt habe, hat die Drea schon gezählt, dass 21 Leute bereits ein Wunder empfangen hatten in dem Raum. Also der Raum war wieder total voll und wir haben wirklich von Anfang an eine Wolke der Herrlichkeit in diesem Raum gehabt. Menschen haben sie bekehrt. Ich glaube, 7 Leute haben ihr Leben Jesus gegeben. Das ist das größte Wunder. Halleluja. Geben wir mal Jesus dafür auch ganz besonders die Ehre. 7 Personen, die neu reingekommen sind ins Reich Gottes. Und diese Dichte der Herrlichkeit. Eine Frau, die hatte 40 Jahre lang Rückenschmerzen gehabt, 40 Jahre lang Lendenrückenbeschwerden und ist auch noch vor der Predigt ist sie komplett geheilt worden. Ihre Schmerzen sind völlig verschwunden und habe ich zu ihr gesagt, und du konntest dich wahrscheinlich nicht beugen. Und hat sie gesagt, nee, ich konnte mich nie beugen. Habe ich gesagt, und willst du es jetzt versuchen? Dann sagte sie, das getraue ich mich noch nicht so ganz, weil 40 Jahre lang habe ich das vermieden, mich zu beugen, weil ich weiß nicht, was passiert. Hat sich nicht getraut. Ich habe sie dann auch gelassen, weil ich zwinge ja niemand. Und dann hat sie sich hingesetzt und am Ende der Predigt, als ich nochmal die Wunderkraft freigesetzt habe, plötzlich sehe ich, wie die Leute hinten anfangen zu klatschen. Dann hat sie begonnen vor den Leuten selbstständig, ohne dass ihr jemand es gesagt hat, hat sie immer auf und nieder gebeugt, auf und nieder gebeugt, war komplett geheilt. Halleluja. Nach 40 Jahren. Eine Frau kam zu mir, die hatte durch eine Operation den Oberschenkelknochen, der eine Oberschenkelknochen war 3 Zentimeter kürzer als der andere Oberschenkelknochen. Das hast du gesehen, sie hat die Beine so ausgestreckt und da konntest du sehen, dass die Knie unterschiedlich standen, weil das eine Knie 3 Zentimeter weiter oben stand als das andere Knie. Und ich habe für sie gebetet und ich weiß bis heute noch nicht, wie es passiert ist, weil ich habe es ehrlich gesagt, es ging zu schnell, als dass ich es überhaupt hätte wahrnehmen können. Ich habe auch nicht gespürt, dass irgendwas passiert ist, aber in einer Sekunde plötzlich, zack, waren beide Knie auf dem gleichen Punkt. Und sie hat es gesehen, sie hat gesagt, da ist mein Knie. Gleich, sie konnte es nicht fassen, sie ist gelaufen. Ich habe dann gesagt, sie soll ihre Schuhe ausziehen, weil sie hatte natürlich entsprechend hohe Absätze drin. Hat sie gesagt, sie muss sich jetzt erst an das neue Gefühl gewöhnen. Und sie hat, Gott hat ihr 2 komplett gleich lange Oberschenkelknochen gegeben. Halleluja, ist die kreative Kraft Gottes. Weißt du, Gott ist kreativ. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist kreativ. Unendlich kreativ. Halleluja. Gott macht Dinge. Ja, bei einer Frau, das war auch interessant, bei einer Frau hatte 2 unterschiedlich große Füße und hatte deswegen immer Schwierigkeiten, Schuhe zu kaufen, weil sie 2 unterschiedliche Schuhgrößen in beiden Füßen hat. Und sie wollte, dass der eine Fuß kürzer wird, also schrumpft auf die Länge des anderen Fußes. Und ich habe für sie gebetet und sie konnte es auch nicht glauben, aber es ging auch so schnell. Sie hatte 2 komplett gleich große Füße danach. Halleluja. Gott ist im Schrumpfungs- und im Wachstumsbusiness. Wusstest du das? Manche Dinge wachsen und andere schrumpfen. Tumore schrumpfen zum Beispiel. Das letzte Mal in Nürnberg ist ein Tumor geschrumpft. Und manche Sachen wachsen. Ja? Oberschenkelknochen wächst, zu großer Fuß schrumpft. Also Gott ist im Schrumpfungs- und Wachstumsbusiness. Gott ist kreativ. Amen. Weißt du, und wenn du diese Zeugnisse hörst, was ist so wichtig? Manchmal gibt es so eine Gewohnheit, weil bei uns passieren so viele Wunder, aber du musst immer wieder neu das erkennen. Wenn Gott sowas tut, jetzt in Nürnberg zum Beispiel oder letzte Woche in Hamburg, dann ist das etwas im geistlichen Raum, was da ist und du kannst dir das ziehen. Wenn du zum Beispiel heute Morgen hier bist und du möchtest gerne, dass eine Narbe sich auflöst in deinem Körper, dann würde ich dir empfehlen, gerade jetzt einfach in die Gegenwart Gottes reinzugreifen und dir das zu ziehen. Wenn du irgendwas brauchst, was sich auflösen soll in deinem Körper, dann zieh dir das aus der Herrlichkeit Gottes heraus, weil es ist da. Weißt du, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Und manchmal gewöhnen wir uns zu schnell an diese starken Dinge, aber mit jedem, weißt du, keines solches Wunder passiert, ohne dass eine Substanz da ist. Da ist eine geistliche Substanz da, die das bewirkt. Da ist eine geistliche Kraft da, die das bewirkt. Und wenn das Zeugnis gegeben wird, dann setzt sich diese geistliche Kraft frei, da wo das Zeugnis gegeben wird. Also jetzt heute Morgen hier. Das heißt, du kannst jetzt sagen, du warst vielleicht nicht in Hamburg dabei, du warst vielleicht nicht in Nürnberg dabei, aber du kannst jetzt heute Morgen hier in Stuttgart oder Filderstadt, kannst du jetzt sagen, all diese Wunder, die in Hamburg und in Nürnberg passiert sind, die ziehe ich mir jetzt hier in Filderstadt. Halleluja, bist du da dabei? Ja. Ihr seid mir noch ein bisschen passiv heute Morgen. Ihr seid schon zu sehr das gewohnt, dass ständig Wunder passieren und ständig Leute sich bekehren und die Herrlichkeit Gottes mächtig wirkt. Aber ich sag dir, das sollte nie selbstverständlich für uns sein. Weil weißt du, das ist die Basis für alles, was Gott in dieser Zeit tut. Sagt er, Paulus hat gesagt, 1. Korinther 2, Vers 4 hat gesagt, ich möchte nicht, dass euer Glaube auf menschlicher Weisheit beruht, sondern auf der Kraft Gottes. Ich möchte, dass das Fundament eures Glaubens nicht auf menschlichen Dingen liegt, sondern dass das Fundament eures Glaubens auf der Kraft Gottes liegt. Und weißt du, alles, was wir bei Glory Life tun, ich möchte heute ein bisschen über die Vision von Glory Life sprechen. Alles, was wir bei Glory Life tun, muss aus der Kraft Gottes hervorkommen. Muss aus der Herrlichkeit Gottes hervorkommen. Ich glaube, das ist der ursprüngliche Plan Gottes für die Gemeinde war. Halleluja. Wenn die Kraft Gottes nicht mehr fließt, wenn die Herrlichkeit Gottes nicht mehr fließt in der Gemeinde, dann sollte nichts mehr funktionieren. Wenn die Gemeinde immer noch weiterläuft, obwohl die Kraft Gottes schon lange nicht mehr da ist und obwohl die Herrlichkeit Gottes nicht mehr fließt, weißt du, dann ist das Fundament das Falsche. Amen. Dann ist das Fundament Menschenweisheit und menschliche Fähigkeit und menschliche Dinge, die wir hervorbringen und die wir tun und die wir machen und tolle Programme und so weiter, die Menschen begeistern. Aber dann ist es nicht das Fundament des Evangeliums, weil das Evangelium, sagt Paulus in Römer 1,16, ist die Kraft Gottes. Amen. Sag mal, die Kraft Gottes. Das heißt, ein Evangelium losgelöst von der Kraft Gottes gibt es überhaupt nicht. Verstehst du? Du kannst das Evangelium nicht einfach nur in 5 Zeilen aufschreiben und sagen, das ist das Evangelium. Weil selbst wenn es die richtigen Worte sind und selbst wenn es 100% biblisch ist, aber wenn nicht die Kraft Gottes damit einhergeht, wenn nicht die Kraft Gottes drauf ist, dann ist es nicht das, wovon Paulus spricht. Weil Paulus sagte, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Das heißt, das Evangelium, wenn es wirklich das Evangelium ist, erweist sich immer in Kraft. Amen. Wir sind dieser Welt den Beweis schuldig. Amen. Als Christen. Wir sind dieser Welt den Beweis schuldig. Ich will keinen Druck auf dich legen, aber es ist so. Du bist der Welt um dich herum. Weißt du, wenn du den Menschen um dich herum von Jesus erzählst und sagst, so, Jesus ist der Herr und ich glaube an Jesus und glaub so wie ich, dann bist du ihnen den Beweis schuldig. Dann bist du ihnen den Beweis der Kraft Gottes schuldig. Gott hat mal vor einigen Jahren so klar zu mir gesprochen, hat gesagt, Georg, ich möchte, dass du dieser Welt die Realität der Auferstehung Jesu Christi demonstrierst. Durch die Erweisung meiner Kraft. Das heißt durch Zeichen und Wunder, durch Heilung, durch Befreiung. Weißt du, wenn Menschen befreit werden, Jesus hat gesagt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe in eurer Mitte, dann ist das Reich Gottes in eurer Mitte. Amen. Wenn keine Dämonen ausgetrieben werden, keine Kranken gesund werden, keine Wunder passieren, wo ist dann das Reich Gottes? Weiß ich nicht, aber nicht in unserer Mitte. Amen. Jesus hat gesagt, wenn die Erweisung des Geistes und der Kraft da ist, dann ist das Reich Gottes da. Das Reich Gottes kommt in Kraft. Jesus hat gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dieses Reich kommt in Kraft oder es kommt nicht. Und deswegen muss der Leib Christi an den Punkt kommen. Und ich glaube, dass er mehr und mehr daran kommt. All die Erschütterungen, die jetzt passieren, auch in Deutschland und so weiter und drüber hinaus, werden dazu dienen, dass der Leib Christi an den Punkt kommt, wo er erkennt, dass wir ohne die Kraft Gottes, ohne den übernatürlichen Erweis Gottes vollkommen hilflos sind. Und wenn wir es noch so gut meinen und wenn wir noch so gute Ideen haben und wenn wir noch so gute biblische Konzepte haben und wenn wir noch so sehr die Wahrheit kennen, aber ich sage dir, ohne den Erweis der Kraft Gottes wird es nicht durchschlagen. Aber mit der Kraft Gottes. Oh, Halleluja. Amen. Nimm das alles ein. Die ganze Erde, heißt es, wird bedeckt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Mehr als die Wasser die Meere bedecken. Amen. Und dafür sind wir hier. Dafür bist du hier. Dafür lebst du dieses Herrlichkeitsleben. Dafür bist du Glory Life. Ja? Glory Life heißt ja nichts anderes als Herrlichkeitsleben. Das ist eigentlich das, was jeder Christ hat. Ja? Sag mal, ich hab's. Ja, ich hab's, ich bin versetzt an himmlische Örter. Das heißt, du hast als Christ ein Herrlichkeitsleben empfangen. Und dieses Leben erweist sich für diese Welt. Halleluja. Und heute möchte ich ein bisschen sprechen einfach über diese Vision, die Gott mir gegeben hat in Bezug auf Glory Life und in Bezug auf einfach den Dienst in dieser letzten Zeit, in dem wir wirklich in der Kraft Gottes diese Welt verändern. Halleluja. Halleluja. Also Gott hat zu mir gesagt, das erste war, was er zu mir gesagt hat, war, Georg, ich möchte, dass du die Realität meiner Auferstehung dieser Welt demonstrierst durch Zeichen und Wunder, Heilungen, machtvolle Taten, Befreiung, was auch immer, Erweisungen des Geistes und der Kraft. Das ist das Erste und das Wichtigste. Das Reich Gottes sind eigentlich zwei Dinge. Das Reich Gottes muss oder das Evangelium muss proklamiert werden und das Evangelium muss demonstriert werden. Amen. Wenn du was zu schreiben hast, kannst du es gern mitschreiben. Proklamation und Demonstration. Das musst du dir merken. Das sind die zwei Pfeiler. Proklamation und Demonstration. Halleluja. Sag mal, ich proklamiere das Evangelium in Kühnheit. Und ich demonstriere das Evangelium. Was ist die Bibelstelle dazu? Matthäus 10, Vers 7 bis 8. Wenn ihr aber hingeht, wie viele von euch gehen ab und zu mal hin? Irgendwohin. Das sind nur drei Leute. Okay, du gehst nie zum Aldi, du gehst nie zum Lidl, du gehst nie zu deinem Nachbarn mal besuchen oder zu deinen Verwandten oder so. Also du gehst ab und zu mal hin. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr aber hingeht, dann tut zwei Dinge, nämlich proklamiert und demonstriert. Er hat so ausgedrückt, er hat gesagt, dann predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Amen, das ist das Erste. Du proklamierst, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Gestern in Nürnberg haben wir proklamiert und gesagt, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Das ist die Proklamation. Du sagst den Menschen, hey, wenn du krank bist, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Hey, Jesus möchte dich erretten, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Hey, da gibt's ein neues Leben, der Himmel ist zum Greifen nahe. Da gibt's eine andere Dimension, du kannst sie kennenlernen, es ist zum Greifen nahe. Amen. Du proklamierst das Evangelium und zweitens, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Amen, das sind diese zwei Dinge. Proklamation und Demonstration. Also sag nochmal, ich proklamiere und ich demonstriere. Sag das nochmal, ich demonstriere. Ich demonstriere. Nicht der Pastor, sondern ich. Amen. Nicht irgendein Spezialist, sondern ich. Weißt du, dieser Ruf geht an jeden Jünger Jesu Christi. Schau, Jesus hat gesagt, Apostelgeschichte 1,8, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Auf wen von euch ist schon mal der Heilige Geist gekommen? Okay, doch die meisten. Halleluja. So, und dann hat er gesagt, die Konsequenz davon wird sein, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, er hat nicht gesagt, ihr werdet meine Evangelisten sein. Evangelisten ist ein bestimmtes Amt, nicht jeder ist ein Evangelist. Aber ihr werdet meine Zeugen sein, hat er gesagt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Du wirst sein Zeuge sein. Ich werde sein Zeuge sein, wo auch immer du hinkommst. In Jerusalem, Judäa, du kannst sagen in Filderstadt, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa und bis an die Enden der Erde. Amen. Ja. Halleluja, seid ihr da heute Morgen? Ist wichtig, verstehst du? Du bist bestimmt zu proklamieren und zu demonstrieren. Du bist ein Zeuge. Jeder von uns ist ein Zeuge. Und der zweite Teil der Vision, die Gott mir gegeben hat, ist, es ist nicht nur proklamieren und demonstrieren, sondern etwas Drittes kommt dazu. Und das, ich sage es mal mit dem Stichwort, transformieren. Amen. Proklamieren, demonstrieren, transformieren. Proklamation, Demonstration, Transformation. Was heißt es? Weißt du, Gott baut sein Reich nicht ohne uns. Richtig? Wie viele von euch sind einverstanden oder wie viele von euch warten noch drauf, dass Gott irgendwie souverän irgendwie dieses Land rettet oder irgendwas in diesem Land tut, ohne dass wir was damit zu tun haben? Dann bist du schief gewickelt als Christ. Amen. Weil Gott wurde Mensch. Halleluja. Und durch Menschen aus Fleisch und Blut, Paulus hat gesagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und durch Menschen aus Fleisch und Blut will er diese Welt verwandeln. Und er macht es nicht ohne Menschen, er macht es nicht ohne die Söhne und Töchter Gottes. Sag mal, Söhne und Töchter Gottes. Römer 8,19 heißt es, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Das heißt, dass die Söhne und Töchter Gottes, die das Evangelium proklamieren und demonstrieren, hervorkommen. Amen. Mit anderen Worten, Gott möchte nicht nur, dass Menschen sehen, dass Zeichen und Wunder geschehen, begeistert sind, vielleicht sogar sich bekehren, das Evangelium annehmen, sondern Gott möchte Menschen zu Jüngern machen, zu Söhnen und Töchtern machen in Christus, die selber aufstehen und die wirklich als diese Armee, so wie es Joel 2 beschreibt, als diese Armee vorangehen im Geist und dieses Evangelium weitertragen. Amen. Halleluja. Sag mal Amen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, könntest du davon, könnte von dir die Rede sein. Ah, ja. Das heißt, mein Herz als Leiter von Glory Life ist nicht nur, das Evangelium zu proklamieren und Zeichen und Wunder zu demonstrieren, sondern mein Herz ist das Herz des Vaters im Himmel, der Söhne und Töchter hervorbringen möchte. Der sehen möchte, dass Menschen transformiert werden in dieses selbe Bild, von dem es heißt, 1. Johannes 4,17, wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Gott möchte dich und mich immer stärker transformiert sehen, bis wir die Vollgestalt des Bildes von Jesus dieser Welt präsentieren. Amen. Bis wir Johannes 14,12 erfüllen, die Werke zu tun, die Jesus tut und noch größere darüber hinaus. Amen. Gott ist in der Transformations-Business, könntest du auch sagen. Sag mal, ich brauche Transformation. Jetzt hast du ein Bekenntnis gesprochen, wo du vielleicht noch selber noch gar nicht überzeugt bist, aber ich sag dir, so ist es. Du brauchst Transformation. Jeder von uns braucht Transformation. 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, dass wir alle verwandelt werden. Das heißt, transformiert werden. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes anschauen, wenn wir wirklich aus dieser Herrlichkeit Gottes heraus leben, wenn wir wirklich Glory Life leben, ja, also Herrlichkeitsleben leben, wenn wir wirklich auf die Herrlichkeit Gottes ausgerichtet sind, dann können wir gar nicht anders als verwandelt werden, als transformiert werden, und zwar in dasselbe Bild dessen, den wir anschauen. Amen. Und wenn wir Jesus Christus anschauen, dann werden wir in sein Bild verwandelt. Wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, dann werden wir in seine Herrlichkeit verwandelt. Halleluja. Und das ist ein Prozess. Und ich sage dir, du bist mitten drin. Vielleicht denkst du, oh, ich bin noch gerade am Ende eines gewaltigen Prozesses. Und dann sage ich, nein, du bist vielleicht am Ende eines Prozesses, aber schon wieder am Anfang eines neuen. Es ist ständige Transformation. Es ist Proklamation, es ist Demonstration und es ist Transformation. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, um diese Welt wirklich zu erreichen. Amen. Was es braucht, Jesus hat nicht gesagt, geht hin in alle Nationen und macht alle Nationen zu Bekehrten, sondern er hat gesagt, geht hin in alle Nationen und macht sie zu Jüngern. Das heißt, was sind Jünger? Jünger sind Leute, die lernen, die transformiert werden. Ein Jünger ist einer, der transformiert wird in das Bild dessen, von dem er lernt. Amen. Während Petrus, Johannes, Jakobus und diese ganzen ersten Apostel Jesus nachgefolgt sind, haben sie etwas gesehen, sie haben etwas aufgenommen und Jesus hat sie vorbereitet, 3,5 Jahre lang etwa, hat er sie vorbereitet auf den Tag, an dem er zum Vater gehen würde und ihnen seinen Geist senden würde. Und ich sag dir, als sie dann nach diesen 3,5 Jahren Jesus anschauen, ihm nachfolgen, aufnehmen, was er ihnen sagte, als sie dann plötzlich gefordert waren, als sie dann aufstanden in dieser Kraft des Heiligen Geistes, da haben die hohen Priester und Pharisäer gesagt, hey, die kennen wir ja nicht mehr. Die sind ja völlig anders, als wir sie kennen. Was ist denn mit denen los? Und dann heißt es in Apostelgeschichte 4, glaube ich, heißt es, und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Amen. Das heißt, sie erkannten mit anderen Worten, dass da jemand sie transformiert hatte. Sie wurden transformiert in ein bestimmtes Bild. Und zwar in das Bild dessen, das sie anschauten. Sie wurden transformiert in das Bild Jesu Christi. Und als sie dann losgelassen waren, dann haben sie überall, wo sie hin losgelassen waren, haben sie überall dieses Bild von Jesus wiedergespiegelt und haben getan, was er ihnen gezeigt hatte. Amen, das war selbstverständlich für sie. Petrus wäre, glaube ich, nach Pfingsten nie auf die Idee gekommen, irgendeine Theologie zu erfinden, dass Gott heute keine Wunder mehr tut. Oder nicht mehr die Kranken heilen will. Auf die Idee wäre er nicht gekommen, weil er war 3,5 Jahre mit Jesus zusammen und hat gesehen, dass Jesus diese Dinge getan hat. Also wusste er, hey, ich bin sein Jünger, das ist mein Meister, jetzt ist er weg. Er hat mir seinen Geist gegeben, also was mache ich jetzt? Das, was ich gesehen habe bei ihm. Jesus hat gesagt zu dem Gelähmten, er hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Was hat Petrus gemacht an der schönen Pforte? Er hat zu dem Gelähmten gesagt, im Namen Jesu von Nazareth, steh auf und nimm und geh umher. Amen. Er hat einfach das getan, was er den Meister tun soll. Und, oh Wunder, in Anführungszeichen, es sind die gleichen Dinge passiert. Halleluja. Wie viele von euch glauben, dass wenn du die gleichen Dinge tust, wie Jesus sie getan hat, dann werden auch die gleichen Dinge passieren, die Jesus getan hat? Amen. Ja, weil du aus ihm heraus, aus dieser Einheit, aus dieser Transformation mit ihm heraus Dinge tust. Halleluja. Sag nochmal, Proklamation, Demonstration, Transformation. Und alles, dieser ganze Prozess, sage ich mal, oder all diese drei Teile sind durchdrungen von der übernatürlichen Kraft und Wirksamkeit Gottes. Weil wie viele von euch haben erkannt, dass sie sich aus sich selber heraus nicht verändern können? Jedenfalls nicht wirklich, verstehst du? Nicht wirklich so wie Jesus ist. Du kannst aus dir selber raus niemals so werden wie Jesus. Das ist schon mal, ja, ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist. Vielleicht, eigentlich ist es eine gute Nachricht, aber vielleicht zunächst für dein Fleisch nicht. Vielleicht dachtest du, ach, wenn ich nur ein bisschen bei mir rumschnippel an meinem natürlichen Menschen, da ein bisschen was verändere und da vielleicht noch einen kleinen Trick anwende und dann vielleicht noch das so mache anstatt so, dann bin ich doch vielleicht schon ganz gut so dabei wie Jesus. Aber ich sag dir eins, du aus dir selber heraus wirst du nie wie Gott. Du brauchst schon Gott dazu, um so zu werden wie Gott. Amen, weil Jesus ist ja Gott. Halleluja. Du brauchst schon Jesus, die Kraft von Jesus, um in sein Bild verwandelt zu werden. Deswegen ist so wichtig, alles was wir tun, wird durchdrungen von der Kraft Gottes. Amen. Halleluja. Und Gott hat mir schon vor einem Jahr etwa, hat er mir einen Kreislauf gezeigt. So in der Vision, hat mir so einen Kreislauf gezeigt mit vier Stufen. Ich nenne es den göttlichen Jüngerschaftskreislauf. Und diesen Kreislauf, den möchte ich gerne mal kurz aufmalen, weil ich habe extra eine Flipchart da, könnt ihr das herbringen. Ja. Das hat Gott mir gezeigt und ich glaube, dass wenn wir diese vier Schritte vor Augen haben, das heißt nicht, dass du jetzt 1, 2, 3, 4 Schritte gehst, sondern das heißt, du musst vor Augen haben, wie Gott wirkt. Weil weißt du, was wir wollen hier bei Glory Life ist, wir wollen nicht nur, ich habe eh schon gesagt, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, du musst es reinbekommen, es muss tief in dich reinsinken. Wir wollen nicht nur sehen, dass einzelne Menschen Wunder erleben und sich bekehren und Entscheidungen für Jesus treffen, sondern wir wollen sehen, dass diese Menschen und du und ich und wir alle in einem Prozess der Transformation stehen, in dem wir alle immer mehr verwandelt werden in das Bild von Jesus Christus, sodass tatsächlich immer mehr das hervorkommt, wozu er uns bestimmt hat. Mit anderen Worten, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Dass sie sichtbar werden. Weißt du, ganz egal wo, ob bei dir am Arbeitsplatz, ob bei dir in der Familie, ob hier in der Gemeinde, in den Diensten, im Lobpreis zum Beispiel. Geben wir mal dem Lobpreisteam heute einen kräftigen Applaus. War doch stark. Halleluja. Halleluja. Hammermäßig. Weißt du, dass einfach diese Transformation sichtbar wird, wo auch immer Gott dich gesetzt hat. Und da hat er mir vier Punkte gezeigt, so ein Kreislauf von vier Punkten. Und den möchte ich dir heute mal aufmalen. Das ist heute ein bisschen andere Predigt mit Flipchart. Ja? Also können es alle sehen, oder? Ja, okay, da hinten. Also ich sag's dazu. Also oder stellen wir es auf die Bühne? Ja, stimmt. Komm, stellen wir es auf die Bühne. Ist besser. Ne, vielleicht zu zweit. Ja, genau. Stellen wir es auf die Bühne. Dann könnte es noch besser sein. Sag zu deinem Nachbarn. Ist spannend. Okay, also, oh, das ist ein bisschen schwach, das Teil. Mal auf, schauen wir mal mit dem hier. Ja, so ist besser. Also, der göttlicher Jüngerschaftskreislauf. So hat es Gott mir gezeigt. Jüngerschaftskreislauf. Kann das irgendjemand lesen? Okay, ich habe es ja dazu gesagt, was es heißt. Also, göttlicher Jüngerschaftskreislauf. Erster Schritt. Menschen kommen zu Jesus Christus. Sie werden hereingezogen. Da beginnt es. Sie werden hereingezogen. Hereinziehen ist der erste Schritt. Sie werden hereingezogen. Wodurch werden sie hereingezogen? Durch die Proklamation des Evangeliums und durch die Demonstration des Evangeliums. Okay? Also kannst du sagen, hereinziehen, kannst du hier schon ein kleines Ding machen. Proklamation und Demonstration. Okay? Sag's nochmal zu deinem Nachbarn, damit du es nicht vergisst. Proklamation und Demonstration. Weißt du, wir wollen hier Söhne und Töchter Gottes sein, die das so drin haben, dass wenn du in deinem Alltag bist, dass du weißt, wenn du mit jemandem konfrontiert bist, mit einem Menschen, der Jesus noch nicht kennt, dass du weißt, was ist meine Aufgabe? Proklamation und Demonstration. Kühn das Evangelium proklamieren, was heißt das? Sagen, hey, Gott ist nahe, Gott ist da, er liebt dich und er möchte etwas tun in deinem Leben. Wenn sie sagen, ich bin krank, dann sagst du, Gott ist nahe, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, deine Heilung ist zum Greifen nahe. Und dann sagst du, wo, wie, was? Was kommt dann? Demonstration. Amen, was machst du dann? Sagst du, oh sorry, mein Pastor ist gerade nicht da, ich kann gerade leider nichts tun, aber komm nächsten Sonntag zum Gottesdienst. Nein. Deswegen kommst du in die Schule des übernatürlichen Lebens, wo du lernst in der Heilungsschule, wie man die Kranken heilt. Amen, jetzt zur Zeit, jeden zweiten Donnerstag, wie man die Kranken heilt. Letzten Donnerstag haben wir es wieder gelernt. Amen, wer ist alles in der Schule des übernatürlichen Lebens, in der Heilungsschule dabei? Halleluja, super. Also, und ihr seht immer klarer, wie es funktioniert. Das heißt, du siehst immer klarer, hey, du proklamierst nicht nur etwas, sondern du bist auch befähigt, es zu demonstrieren. Amen. Du bist mit Kraft befähigt, es zu demonstrieren. Du sagst dann, ja, aber ich fühle die Kraft Gottes gar nicht, ich spüre gerade gar nichts. Ich sag dir, wenn du dich verbunden hast mit dem, was hier in diesem Haus ist, wenn du dich verbunden hast mit dem Strom, der bei Glory Life fließt, dann ist in dir die Kraft wirksam. Egal, ob du das fühlst oder nicht, weil das ist der Strom, der da ist. Weißt du, das ist ja übertragbar. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, zu den 72 hat er gesagt, die waren noch nicht mal mit dem Heiligen Geist erfüllt, sondern die hatten ihn noch nicht empfangen. Jesus war noch nicht gestorben. Er hat zu ihnen gesagt, hey, habt's bei mir gesehen? Jetzt geht hin und macht es. Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Und dann kamen sie zurück, die 72, voller Begeisterung und sagten, oh, Meister, sogar die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Mit anderen Worten, sie waren verbunden mit Jesus, sie waren verbunden mit seiner Salbung. Aus sich selber heraus waren sie völlig verblüfft, dass überhaupt was passiert ist. Weil damit hatten sie nicht gerechnet. Aber sie waren verbunden. Amen. Sag mal, verbunden. Weißt du, es ist sehr wichtig, womit du dich verbindest. Wenn du dich mit menschlicher Theorie verbindest, mit menschlicher Weisheit verbindest, dann kommt menschliche Weisheit heraus. Ist ja klar. Wenn du dich verbindest mit einer Lehre, die einfach alles super Theologie und so weiter und tolle Lehre und so und du kommst dann mit jemandem ins Gespräch, dann kommt halt diese tolle Lehre raus. Ist ja gut. Aber wenn du dich mit einem Dienst oder mit einer Salbung oder mit einem Werk oder wie auch immer du sagen willst, verbindest, indem die Kraft Gottes wirksam ist und die Herrlichkeit Gottes wirksam ist, dann wird, wenn es drauf ankommt, auch in dir das hervorkommen. Amen. Und dann wird dieses Fundament, das du hast, hervorkommen. Weil unser Fundament ist Erweisung des Geistes und der Kraft, nicht Menschenweisheit. Amen. Und dann wirst du dich auch nicht verlassen auf deine menschliche Weisheit, sondern dann wirst du dich verlassen auf die Kraft Gottes, die in dir wirkt. Wie viele von euch wissen, dass Glaube Risiko buchstabiert wird? Ai. Wenn du als Christ nicht bereit bist, ein Risiko einzugehen, zu versagen, dann wirst du nie das Evangelium demonstrieren. Amen. Die 72 Jünger gingen von Jesus weg und sie gingen ein Risiko ein. Sie sagten, okay, der Meister hat es gesagt, er hat uns gesandt, wir waren mit ihm zusammen, wir haben es gesehen, wir haben die Demonstration gesehen, jetzt gehen wir einfach hin und schauen, ob es bei uns auch so funktioniert. Also haben sie gesagt, oh, Dämonen, fahr aus. Und dann plötzlich, wah! Tatsächlich! Und sie haben für einen Kranken gebetet. Wow, ich bin geheilt. Wow, Petrus war vielleicht noch begeistert als der Kranke. Ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, es funktioniert, Meister. Und Jesus hat gesagt, ist ja klar, es ist selbstverständlich. Er hat gesagt, das ist auch noch nicht mal das Größte von allem, sondern das Größte ist ja, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind, wenn ihr mit mir verbunden seid. Halleluja. Ist ja das Allergrößte. Aber ist ja vollkommen normal, dass du mit dem Strom dessen, mit dem du dich verbindest, dass du in diesem Strom hervorkommst. Und deswegen ist unsere Aufgabe als Glory Life ist, Söhne und Töchter hervorzubringen, die Menschen das Evangelium proklamieren und demonstrieren. Sag's nochmal, Proklamation und Demonstration. Okay. Und dann kommt der zweite Jüngerschaftsschritt. Hereinziehen ist das erste. Menschen werden oder treffen eine Entscheidung für Jesus, weil sie das Evangelium proklamiert bekommen und demonstriert bekommen. Deswegen treffen sie eine Entscheidung für Jesus. Aber wie viele von euch kennen Lukas 8,12, wo es heißt, dass manche am Weg sind, welche hören, sagt er da, aber dann kommt bei manchen der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Mit anderen Worten, es gibt eine gewisse Gefahr der Säuglingssterblichkeit im Leib Christi. Amen. Dass Menschen, die das Evangelium angenommen haben, die hereingezogen wurden, dass sie nicht weitergehen mit Jesus. Und deswegen braucht es eine Phase, in der diese Menschen, die sich entschieden haben für Jesus, es braucht eine Phase, in der sie gegründet werden. Sie müssen gegründet werden in diesem neuen Leben. Sie müssen gefestigt werden in dieser Entscheidung. Sie müssen gefestigt werden darin, wow, ich habe jetzt eine Entscheidung für Jesus getroffen und jetzt lebe ich für ihn und jetzt gehe ich damit weiter. So wichtig. Und deswegen haben wir solche Dinge, zum Beispiel bei uns hier in der Gemeinde, aber Gott wird uns noch weitere Sachen zeigen, aber zum Beispiel solche Dinge wie persönliche Nachbetreuung. Ja, nach einem Bekehrungsaufruf zum Beispiel. Schau, wo werden Menschen hereingezogen? Menschen werden hereingezogen zum Beispiel in solchen Gottesdiensten wie hier. Wenn du zum ersten Mal da bist, vielleicht sagst du heute Morgen hier, wow, was ist das hier? Kenne ich noch gar nicht, habe ich noch nie erlebt, aber irgendwie ist es attraktiv, es zieht mich, ich spüre eine Stimme in mir, die sagt, wow, da ist was Echtes dahinter, da ist Gott dahinter. Und ich will diesen Gott, ich will ihm nachfolgen, ich will diesen Jesus Christus kennenlernen. Und dann triffst du eine Entscheidung und dann sagst du, jawohl, Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Und du triffst eine Entscheidung, ihn anzunehmen. Und dann ist so wichtig, wenn das passiert ist, dass du in dieser Entscheidung gegründet wirst, dass du fest wirst. Deswegen haben wir Nachbetreuung, Mentoring nennen wir das auch. Mentoring für Menschen, die sich neu bekehren. Es kann hier im Gottesdienst passieren, es kann aber auch bei dir zu Hause passieren. Weißt du, im Hereinziehen, hier in diesem Bereich, sind wir alle aktiv. Amen. Sind wir alle aktiv. Also das ist dein Dienst als Christ. Du kannst gar nicht Christ sein, ohne irgendwie darin aktiv zu sein, Menschen einzuladen und reinzuholen ins Reich Gottes. Verstehst? Sei es, dass du sie zum Gottesdienst einlädst oder sei es einfach, dass du ihnen das Evangelium proklamierst, vorlebst, demonstrierst, die Kranken heilst, was auch immer. Ja? Aber wir sind alle dazu bestimmt, Zeugen zu sein. Sag mal Amen. Amen. Sag mal, ich bin gemeint. Wir alle. Halleluja, keiner ausgenommen. Es gibt keinen, der auf die Dauer des Herrlichkeitslebens Gottes leben kann, ohne es weiterzugeben. Ich glaube, die Sarah hatte vorher noch einen Eindruck, den hat sie jetzt nicht weitergegeben, aber den hat sie mir vorher gesagt. Sie hatte diesen Eindruck gehabt, dass es so wichtig ist, wenn dieser Fluss in dich hineinkommt, dass du nicht nur ein Konsument bist, sondern dass es aus dir wieder herausfließt. Amen. Das heißt, du bist aktiv im Hereinziehen. Amen. Und dann kommt die Gründungsphase. Dann kommt die Phase, wo Menschen gelehrt werden, wo sie zum Glory Life Basic Kurs zum Beispiel kommen, wo sie zu unserem Basecamp für neue in der Gemeinde kommen, um gegründet zu werden. Das ist alles die Gründungsphase sozusagen. Ja? Und das Ziel in dieser Phase ist, dass diese Menschen einfach gefestigt werden und stark werden in ihrer Entscheidung, die sie hier getroffen haben. Ja? Damit sind sie noch nicht im Vollen angekommen, aber es ist schon mal verhindert, dass sie sozusagen wieder zurückgehen, weil sie in ihrer Entscheidung nicht festbleiben. Es ist wichtig, dass diese Entscheidung festgemacht wird, dass sie gegründet wird. Deswegen solche Dinge wie Basic-Kurs, jetzt am Samstag haben wir wieder Glory Life Basic-Kurs, deswegen so Dinge wie Basecamp, was wir haben, die unsere Gruppe für Neue oder werden auch noch weitere Gruppen entstehen und so weiter und so fort. Ja? Dass sie sich taufen lassen, dass sie einfach diesen Weg mit Jesus festmachen. Das ist so wichtig. Halleluja. Sag mal gründen. Okay, drittens, dritte Phase. Du darfst es auch gern mitmalen heute, diesen Kreislauf. Dritte Phase ist zurüsten und ausrüsten. Zurüsten und ausrüsten. Diejenigen, die gegründet sind, müssen zugerüstet und ausgerüstet werden zum Werk des Dienstes. Amen. Das heißt, sie müssen in der Kraft Gottes, weißt du, in der Kraft Gottes, es geht nicht um menschliche Zurüstung und menschliche Ausrüstung, sondern es geht darum, um zugerüstet zu werden in der Kraft Gottes, aus der Kraft Gottes heraus, Dinge für Jesus zu tun, Dienste zu tun, Menschen zu segnen, Menschen zu heilen und so weiter, zugerüstet zu werden, durch das pastorale Team zum Beispiel, durch Lehre, durch Predigt. Ja, Apostelgeschichte 2:42 ist eine gute Bibelstelle dafür, kannst du nachlesen. Apostelgeschichte 2, pass auf, ich lese das mal kurz vor. Sag mal Apostelgeschichte 2. Ei, ei, ei, ei, ei. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, haben wir heute Abend mal, und in den Gebeten. Das heißt, mit anderen Worten, sie ließen sich zurüsten, sie ließen sich gründen, sie ließen sich lehren. Schule des übernatürlichen Lebens zum Beispiel. Ja? Zurüstung durch die Kraft Gottes, praktisches Training in den Diensten Gottes. Einfach dadurch, dass du in einen bestimmten Dienst einsteigst in der Gemeinde, zum Beispiel kommst du auch stärker in diese Zurüstungsphase. Du wirst zugerüstet für Jesus. Du lernst Dinge, deine Persönlichkeit wird transformiert. Ich sag's nochmal, auf diesem ganzen Weg wird deine Persönlichkeit transformiert. Wenn deine Persönlichkeit nicht transformiert wird, kommst du irgendwann nicht weiter. Und deswegen musst du wieder sagen, Herr, transformiere mich durch deine Kraft. Ich brauche Veränderung. Ich mach dich hungrig, immer wieder. Halleluja. Wie viele von euch glauben, dass sie Veränderung brauchen? Heute Morgen ist Veränderung da. Heute Morgen ist Veränderung im Raum. Wenn man darüber predigt, ist es auch da. Also ist seine Kraft da, um es zu bewirken. Zurüstung und Ausrüstung. Jüngerschaftskreise zum Beispiel. Wir fangen jetzt am Dienstag fangen wir an mit einem Jüngerschaftstraining, das Irina und ich persönlich machen für Leute gemäß 1. Timotheus 2, Vers 2, wo wir Leuten das weitergeben wollen, was Gott uns gegeben hat, sodass sie wieder befähigt sind, das wiederum an andere weiterzugeben. Das heißt, es geht um die Multiplikation. Weißt du, ein ausgebildeter Jünger ist eigentlich jemand, der andere wieder zu Jüngern macht. Amen. Ein Jünger ist einer, der andere wieder zu Jüngern macht. Ein Jünger ist nicht nur einer, der nachfolgt, sondern ein Jünger ist einer, der nachfolgt und an dem andere sehen, dass er nachfolgt und der so attraktiv ist für andere, dass sie sagen, hey, so wie du nachfolgst, so will ich auch nachfolgen. Also ein Jünger macht zu Jüngern in der Kraft Gottes. Halleluja. Weißt du, ich sehe in diesem Land Millionen von Menschen, die warten auf die Kraft Gottes, die warten auf das Evangelium, die warten auf ein lebendiges Zeugnis, die warten nicht auf irgendwelche passiven Christen, die irgendwelche Kirchenstühle wärmen, die warten nicht, verstehst du, darauf können sie gar nicht warten, weil die kommen ja nie zu ihnen. Amen. Und in diese Kirchen, wo die Stühle gewärmt werden müssen, wollen sie auch nicht unbedingt gehen, weil da ist es so kalt. Ja? Deswegen müssen sie ja gewärmt werden. Und es ist nicht unbedingt attraktiv. Also warten Sie darauf, dass wirklich diese attraktiven Söhne und Töchter, diese Jünger hervorkommen und zu Ihnen kommen und Ihnen das Evangelium weitergeben. Amen. Dafür bist du da. Halleluja. Jüngerschaft ist das Stichwort. Unser Intensivabend zum Beispiel. Die verschiedenen Dienste, die wir haben. Schulungen. Mentorschulungen, Lobpreiser, Leiter, Prediger, verschiedene Dienstgruppen und so weiter. Alle diese Dinge sind dafür da, damit du zugerüstet wirst und ausgerüstet wirst, um deinen Auftrag zu tun. Weil dann kommt nämlich die letzte Phase. Und wie heißt die letzte Phase? Du hast es schon geahnt. Die letzte Phase heißt schlichtweg senden. Senden. Senden. Wie viele von euch wollen gesandt werden? Halleluja. Wie viele von euch sind schon gesandt? Schau, die Sache ist die, das Wort Gottes sagt, dass wir in Christus bereits Gesandte sind, anstatt seiner. Nur müssen wir uns senden lassen, weil die Sendung eine Sache der Kraft Gottes ist. Weil zu viele sagen, ich bin gesandt, aber sie haben keinen Beweis ihrer Sendung. Sie sagen, ich bin gesandt, das zu tun, ich bin gesandt, das. Ich habe die Vision, ich habe die Vision. Aber ich sage dir eins, wenn der Beweis der Kraft Gottes nicht wirklich drauf ist, dann bist du auch nicht wirklich so gesandt, wie man gesandt sein muss. Weil gesandt kannst du nur werden aus der Kraft Gottes heraus, von oben, aus der Herrlichkeit Gottes heraus, aus dem Glory Life, aus dem Herrlichkeitsleben, aus seiner Kraft heraus kannst du gesandt werden. Jede andere Sendung ist kraftlos und ist schwach und ist damit selbst gesandt. Ja? Manche sagen, ja, ich habe nichts anderes zu tun gehabt, ich bin arbeitslos geworden und jetzt arbeite ich halt für Jesus. Ja, ist ja schön, aber weißt du, du solltest für Jesus arbeiten aus der Kraft Gottes, egal ob du arbeitslos bist, ob du nicht arbeitslos bist, zu jeder Zeit. Das heißt, der Beweis deiner Sendung liegt nicht darin, dass du eines Tages die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, ja, ich mache jetzt den Dienst oder ich mache jetzt den Dienst. Sondern der Beweis deiner Sendung liegt im Erweisung des Geistes und der Kraft. Sag's nochmal zu deinem Nachbarn, in Erweisung des Geistes und der Kraft. Weißt du? Die Christen sind zu schnell teilweise. Sie lesen in Epheser 4, Vers 11 zum Beispiel, er hat die einen gesandt als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten, andere als Lehrer. Und dann sagen sie, okay, in der Gemeinde gibt es den fünffältigen Dienst. Und dann schauen sie, wer käme denn dafür in Frage? Ah ja, der Bruder sowieso, der ist ja auch ein recht respektabler Typ. Ich glaube, das wäre doch vielleicht mal so ein richtiger Pastor. Oder, ja, ne, der ist schon ein bisschen älter, der ist schon um die 60 und das ist vielleicht doch eher ein Apostel schon. Ja, verstehst du? Das sind menschliche Kriterien. Ja? Oder, der hat die beste Ausbildung. Der kennt die Bibel am besten. Und all diese Dinge, aber weißt du, du musst eins sehen, die Ämter, die Gott gesetzt hat in der Gemeinde, sind Ämter, die durch die Kraft Gottes gesetzt sind. Das Fundament der Ämter ist die Kraft Gottes. Sie kommen auch nur hervor durch die Kraft Gottes. Du kannst gar kein Pastor sein ohne die Kraft Gottes, sag ich dir. Du richtest nur Schaden an. Amen. Du kannst auch kein Lehrer sein ohne die Kraft Gottes, du richtest nur Verwirrung an. Aber auf dem Fundament der Kraft Gottes, fließend aus seiner Herrlichkeit, verbunden in der richtigen Art und Weise mit dem Fundament, verbunden in der richtigen Art und Weise mit echten Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern, die durch die Kraft erwiesen sind. Damit verbunden kommst du hervor in deiner Position, egal ob du jetzt ein Teil des fünffältigen Dienstes bist oder ob du ein Leiter bist oder ob du einfach ein Jünger Jesu Christi bist, einfach ein Sohn Gottes bist, der in der Business von Proklamation und Demonstration unterwegs ist. Vollkommen egal, du kommst hervor in diesem Fundament der Kraft Gottes. Es ist so wichtig, denn das müssen wir erkennen. Es gibt tatsächlich eine Ordnung im Leib Christi. Wusstest du das? Sag mal Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Nicht unsere Ordnung. Vom Verstand, weißt du? Wir wollen uns immer gern vom Verstand irgendwas zusammenordnen. Wir sagen, ja, der gefällt uns besonders gut, also den tun wir mal nach oben stellen. Oder der hat eine gute Ausbildung, oder der ist so, der hat die Qualität, der ist immer so nett, hier oder da. Also setzen wir den. Aber weißt du, es heißt im Wort Gottes, Gott setzt. Amen. Und auf welcher Basis setzt Gott? Gott setzt auf der Basis der Kraft. Amen. Gott beruft durch die Kraft, er setzt durch die Kraft und er bestätigt durch die Kraft. Halleluja. Und damit sage ich nicht, dass Charakter unwichtig ist. Charakter ist sehr, sehr wichtig. Verstehst du? Wenn du nur viel Kraft hast, kannst du bei Simson nachschauen, der hatte viel Kraft. Aber wenig Charakter, das heißt, er hat nur eine gewisse Zeit für Gott wirklich wirken können. Und dann wurde es irgendwann mal schief, die ganze Geschichte. Ja, das heißt, du brauchst Kraft und du brauchst Charakter. Aber ohne die Kraft ist der beste Charakter nicht viel wert. Muss ich so sagen. Halleluja. Ich sage, ohne Charakter ist auch die stärkste Kraft nicht viel wert. Das ist auch, weißt du, ich tue nicht das eine über das andere setzen. Ich sage, es ist eine Balance. Du kannst nicht das eine gegen das andere ausspielen. Du kannst nicht sagen, die Kraft ist wichtiger als der Charakter und du kannst auch nicht sagen, der Charakter ist wichtiger als die Kraft. Beides ist falsch. Du kannst sagen, ja, wenn einer einen guten Charakter hat und nicht die Kraft, dann richtet er wenigstens nicht so viel Schaden. Dann kann es sein, aber er bewirkt auch nichts. Amen. Und damit richtet er auch wieder Schaden an, weil er nämlich ein Reich Gottes darstellt, das kraftlos ist. Und somit einen Jesus Christus verkündigt, der eigentlich gar nicht der Jesus Christus der Bibel ist. Weil der ist nämlich kein Kraftloser. Halleluja. Ist kein Schwacher. Sag mal, mein Jesus ist kein Schwacher. Oh! Er ist ein Starker. Oh, der ist übersprudelt von himmlischer Energie und Power. Und heute Morgen wirst du mit himmlischer Energie und Power vollgeladen. Ich sag's dir. Und dann wirst du reingeschossen in diesen Kreislauf. Und dann geht's durch. Und ich sag dir eins. Dieser Kreislauf läuft immer wieder. Du gehst immer wieder da durch. Du wirst einmal hereingezogen, okay, aber dann wirst du gegründet, dann wirst du gefestigt in deiner Entscheidung, dann wirst du zugerüstet und ausgerüstet. Und ich sag dir, dieser Zurüstungs- und Ausrüstungsprozess endet nie. Auch wenn du gesandt bist, natürlich bist du gesandt. Du bist eigentlich in dem Moment gesandt, wo du Jesus Christus annimmst, bist du schon gesandt, anderen davon zu erzählen, ist ja klar. Und anderen das weiterzugeben, was du weißt. Du bist immer während des ganzen Prozesses auch gesandt. Aber gleichzeitig, während du gesandt bist, wirst du auch immer noch weiter zugerüstet. Halleluja. Du wirst gesandt in bestimmte Dienste, du wirst gesandt in bestimmte Bereiche, du wirst gesandt in diesen Jüngerschaftsprozess wieder hinein, du wirst gesandt da hinein, dabei zu helfen, andere hereinzuziehen, du wirst gesandt dabei zu helfen, andere zu gründen, du wirst gesandt dabei zu helfen, andere zuzurüsten und auszusenden. Und damit kommt der Kreislauf zum Ende. Damit beginnt mit der Sendung wieder das Hereinziehen. Halleluja. Sag mal, ein göttlicher Kreislauf. Und schau. Wenn wir als Gemeinde das hinbekommen, den Stopfen aus diesem Kreislauf rauszunehmen, das heißt, wo immer, weißt du, was sind Stopfen? Stopfen sind zum Beispiel Passivität. Stopfen sind Stagnation, wo du selber stagnierst. Wenn du selber merkst, dass du stagnierst, weißt du, was du dann brauchst? Dann brauchst du neue Zurüstung und Ausrüstung. Dann musst du neu lernbereit werden. Dann musst du dich neu entscheiden, hey Vater, ich möchte weiter, ich will mehr, ich will tiefer. Dann musst du Veränderungsprozesse zulassen. Stagnation ist der Feind von Transformation. Wir können uns es nicht leisten, wenn wir wollen, dass die Herrlichkeit Gottes dauerhaft auf uns ruht. Und das ist was weiteres, was Gott mir mal vor einigen Jahren gesagt hat. Gott hat zu mir gesagt, was ist unsere Aufgabe, oder ich habe ihn gefragt, was ist unsere Aufgabe als Glory Life? Und dann hat er gesagt, ein dauerhafter Wohnort meiner Herrlichkeit zu sein. Sag mal zu deinem Nachbarn, ein dauerhafter Wohnort der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes aber kann nicht dauerhaft auf uns ruhen und in unserer Mitte wohnen, wenn wir nicht den Auftrag Gottes tun. Das heißt, wenn wir nicht in diesem göttlichen Kreislauf drin sind, aktiv sind, sage ich auch, durch die Kraft Gottes, dann kann die Herrlichkeit Gottes nicht auf die Dauer ruhen. Dann kommt sie kurzfristig und setzt Dinge frei und alle sagen, wow, super, und sind begeistert. Aber auf die Dauer können sie es nicht halten, weil die Herrlichkeit zu halten erfordert permanente Transformation. Also sag mal, Transformation ist gut. Das musst du dir bewusst immer wieder mal sagen, weil Transformation fühlt sich nicht immer angenehm an. Ich habe dich sagen lassen, Transformation ist gut, damit du das weißt. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, Transformation fühlt sich nicht immer angenehm an. Wenn du dachtest, dass du, als du Christ wurdest, als du hereingezogen wurdest ins Reich Gottes, dass du ein Leben abonniert hast, wo sich immer alles nur gut anfühlt, dann muss ich dich enttäuschen. Weil du wirst transformiert. Aber ich sag dir noch etwas. Alles muss dir zum Besten dienen. Amen. Alles muss dir zum Besten dienen. Wenn du dich entschieden hast für dieses Leben, wirst du transformiert. Und Gott benutzt manchmal Dinge, die sich unangenehm anfühlen. Oder er führt dich durch Prozesse durch, die sich extrem unangenehm anfühlen. Ich sag dir, am meisten bin ich schon transformiert worden in meinem Leben. Durch Phasen, wo es sich extrem unangenehm angefühlt hat. Halleluja, aber ich bin dankbar. Amen. Ich bin dankbar. Weißt du, das waren die Phasen, wo ich am allermeisten mir meiner Abhängigkeit von Jesus bewusst wurde. Wo ich wusste, okay, ohne Jesus überlebe ich gar nicht. Aber das Gute ist ja, Jesus ist auferstanden. Amen. Das heißt, du überlebst nicht nur, sondern du kommst hervor in Herrlichkeit. Paulus hat gesagt, 2. Korinther 4, 17 hat gesagt, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Amen. Indem wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Halleluja. Das heißt, du hältst deinen Blick. Weißt du, bei all dem, jetzt kann ich dir das noch hier mal anmalen zum Schluss, bei all dem hältst du deinen Blick immer, was ist das für ein Stift? Bei all dem hältst du deinen Blick immer gerichtet nach oben, auf die Herrlichkeit Gottes. Hier ist die Herrlichkeit Gottes. Hier ist Jesus. Okay, kannst du gut lesen, gell? Okay, so angedeutet, ja? Also bei allem hältst du deinen Blick gerichtet auf das, was droben ist. Kolosser 3, Vers 1 heißt es, sind auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Sie sitzen zur Rechten Gottes. Denn ihr seid gestorben. Das heißt, eurem alten Leben gestorben. Und euer Leben ist jetzt verborgen mit dem Christus in Gott. Amen. Wenn aber der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und ich sage dir, das passiert permanent, indem du ihn anschaust, indem du auf ihn schaust, indem du dich transformieren lässt von ihm, indem du deinen Platz in diesem Jüngerschaftsprozess findest. Weißt du, warum tue ich dir das heute alles anmalen? Ich tue dir das deswegen anmalen, damit du siehst, hey, das ist mein Leben letztendlich als Christ. Das ist eigentlich das Schema eines Lebens als Christ. Weißt du, ich habe dir nicht irgendeine Spezialvision aufgemalt, die irgendwie was ganz Besonderes ist, was nur unsere Gemeinde haben kann oder soll oder hat. Oder was auch immer, sondern es ist eigentlich die Vision für jedes Leben als Christ. Und es ist so wichtig, dass du deinen Platz da drin findest, dass du sagst, ja, Moment mal, wo bin ich gerade? Weißt du, wenn du dich gerade neu bekehrt hast, dann bist du in dieser Gründungsphase. Und es ist wichtig, dass du das wahrnimmst. Dann ist wichtig, dass du zum Basic-Kurs gehst. Dann ist wichtig, dass du ins Basecamp gehst. Und ich denkst, oh ja, ich brauche das nicht, ich weiß eh schon alles und so weiter. Nein, dann ist wichtig, dass du da durchgehst. Wenn du in dieser Zurüstungs- und Ausrüstungsphase bist, dann ist wichtig, dass du dich schulen lässt. Dann, weißt du, dann reicht es nicht aus, nur sonntags mal zum Gottesdienst zu kommen, sondern es ist wichtig, dass du dich zurüsten lässt durch die Schule des übernatürlichen Lebens, durch Intensivabende, durch Jüngerschaft, durch Mentoring, durch pastorale Betreuung, durch Gespräche, was auch immer notwendig ist. Weißt du, dann streckst du dich aus und sagst, hey, ich will da weiter. Es ist da, verstehst du, es ist da. Manche sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen. Ich sage dir, es ist da. Wenn du dich ausstreckst, wirst du sehen, es gibt für dich einen Platz, wo es weitergeht und wo du wachsen kannst. Wo du vorwärts kommst. Vielleicht ist es ein Dienst, den du beginnst. Vielleicht ist es ein Schritt, den du tust. Einmal, wo du sagst, ja, jetzt möchte ich einfach in einem Dienst dabei sein. Ich sagte, du wirst nirgends so schnell abgeschliffen, wie indem du einen Dienst tust. Halleluja, weil in dem Dienst gibt es auch andere. Und die sind auch überzeugt, dass Jesus in ihnen wohnt. Und da musst du lernen zu wissen, dass Jesus in dir wohnt. Und stark werden und lernen zu vergeben und lernen loszulassen und lernen nicht empfindlich zu sein, sondern veränderungsbereit. Verstehst? Dein Herz zu bewahren. Das ist überhaupt die wichtigste Lektion in der Zurüstungsphase. Dein Herz zu bewahren. Egal was auch immer kommt. Jesus hat gesagt, Anstöße müssen kommen. Anstöße werden kommen. Gründe für dich zu sagen, oh, das ist mir alles zu heiß, dieser ganze Prozess da und Transformation und ständig und dann wird man verletzt und dies und da hat der das gesagt und der das und was auch immer. Ach komm, ich lasse das Ganze sein, ich fange ganz neu an, nur für mich, ich folge jetzt nur noch meiner Vision. Die Versuchung ist immer da. Nicht immer, aber sie ist immer wieder da. Sie wird kommen, hat Jesus gesagt. Anstöße werden kommen, hat Jesus gesagt. Aber das Entscheidende ist, ob du dein Herz bewahrst. Das Entscheidende ist, ob du erkannt hast, dass es um mehr geht, als nur um dein Good Feeling. Verstehst du? Es geht um mehr. Es geht um eine Welt zu retten. Was ist die Triebkraft hinter dem Allen? Verstehst du? Ich habe gesagt, die Kraft Gottes ist das Fundament. Aber was ist die Kraft, die das alles treibt und drängt? Kleiner Hinweis, drängt. Ja? Vielleicht sagt ihr das was. Drängt. 2. Korinther 5, 14. Was hat Paulus gesagt, was uns drängt? Er hat gesagt, die Liebe Christi. Sag zu deinem Nachbarn, die Liebe Christi. Die Liebe Christi drängt uns. Das heißt, der Beweggrund hinter dem Allen, warum du auch durch Dinge durchgehst, warum du Dinge manchmal erleidest. Weißt du, Leidenschaft für etwas bedeutet auch, dass du Dinge erleiden musst manchmal. Weißt du, es ist die eine Sache zu sagen, ja, ich bin bereit, Jesus zu dienen. Und es ist die andere Sache zu sagen, ich bin bereit, für Jesus zu sterben. Und für Jesus zu sterben meine ich damit nicht, jetzt ans Kreuz zu gehen oder dich köpfen zu lassen oder sonst was. Sondern meine ich zum Beispiel einfach nur deinen eigenen Sinn mal sterben zu lassen zum Beispiel. Deine Eigenvision mal sterben zu lassen. Bist du dafür auch bereit, verstehst du? Du wirst dafür nur bereit sein, wenn du ein Liebender bist. Amen. Nur aus Liebe. Außerhalb der Liebe gibt es letztendlich auf die Dauer keine Triebkraft, die dich in diesem Prozess und in dieser Wirksamkeit und in dieser Effektivität auch für diese Welt hält. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nach der Liebe Gottes ausstrecken, mehr als nach allem anderen. Leidenschaft für die Menschen. Warum macht Gott das alles? Warum hat Gott das alles erfunden? Weil es ist ja seine Erfindung. Er hat es ja gesagt, ich habe dir die Bibelstellen genannt, Matthäus 28, Matthäus 10, 7. Er hat es ja den Jüngern ganz klar gesagt, er hat uns ja ganz klar dieses Konzept gegeben. Er hat ganz klar gesagt, ja, macht sie zu Jüngern, holt sie rein, proklamiert, demonstriert, transformiert. Warum hat er das alles gemacht? Weil er die Menschen so sehr liebt. Amen. Weil er die Menschen so sehr liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gesandt hat. Und nicht nur gesandt hat vor 2000 Jahren, sondern jetzt gesandt hat in uns. Gesandt hat für diese Welt. Damit alle, die an ihn glauben, also an den glauben, der in dir lebt. Was für einer musst du sein, dass an dem, der in dir lebt, es abhängt, von dem das abhängt, ob Menschen errettet werden oder verloren gehen. Schau. Ob du dein Herz bewahrst oder nicht bewahrst, kann die hat die Auswirkung definitiv auf die eine oder andere Weise, dass das Reich Gottes vorwärts geht oder nicht vorwärts geht. Dass Menschen errettet werden oder dass Menschen verloren gehen. Es hat diese Auswirkung. Und deswegen ist die Liebe die Triebkraft, die dir sagt, hey, es kommt darauf an, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Es kommt darauf an, dass ich in der Liebe bleibe. Es kommt darauf an, dass ich tatsächlich diesem Jesus, dem ich glaube, die Ehre mache, mit meinem Herzen, mit meiner Haltung, mit all dem, was meine Beweggründe ausmacht, was meine Motive ausmacht, dass ich ihm wirklich die Ehre gebe und ihm Ehre mache, sodass Menschen den sehen können, der in mir lebt und sagen, wow, das ist der, der gekommen ist, um mich zu erlösen. Amen. Und damit sage ich nicht, dass du der bist, der gekommen ist, um sie zu erlösen, sondern der in dir, Jesus Christus. Aber du bist das Gefäß. Und die Menschen in der Welt werden kein anderes Gefäß sehen als dich. Ich meine, du bist auch unendlich schön natürlich. Das ist ja unendlich gut schon. Aber verstehst du, du musst auch darauf achten, dass es immer schön sauber bleibt. Immer schön geputzt bleibt. Halleluja. Also komm, strecken wir uns aus mal zum Schluss. Halleluja. Sag einfach mal, Vater, danke für deine Liebe, durch die du mich gerufen hast, durch die du mich transformierst, sodass ich ein Gefäß werde für Menschen, durch das sie dich sehen können, durch das sie Jesus Christus sehen können. Heiliger Geist, tu dein Werk in mir. Zeig mir meinen Platz. Führe mich. Leite mich. Transformiere mich. Ich nehme deine Berufung an. Ich nehme deine Sendung an. Ich bin hier auf dieser Welt. Nicht für mich allein, sondern weil ich einen Auftrag habe. Und mein Auftrag ist der Auftrag, den du uns gegeben hast, Vater. Menschen hereinzuziehen. Menschen zu gründen. Menschen zuzurüsten. Und Menschen zu senden, sodass Nationen zu Jüngern werden. Dass Nationen verwandelt werden. Im Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Stehen wir mal auf zusammen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Halleluja. Halleluja. Also Galater 5, Vers 6 sagt, dass im Reich Gottes weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft hat, also keine äußeren Zeichen der Religion, auch keine äußeren, weißt du, auch nicht dein äußeres Wirken an sich irgendeine Kraft hat, sondern was die Kraft hat, ist der durch die Liebe wirksame Glaube. Das heißt, ein von der Liebe des Vaters, von der Leidenschaft für die verlorenen Menschen, von der Leidenschaft für diese Welt, von der Leidenschaft, Menschen zu Jüngern zu sehen. Weißt du, der Vater hat wirklich ein Herz dafür, Menschen hervorzubringen, Menschen zu Jüngern zu machen, Menschen zu helfen, wirklich transformiert zu werden, Menschen in ihre Berufung zu führen. Unendlich, das ist sein Herz. Und jetzt müssen wir uns immer mehr schenken lassen und immer mehr zeigen lassen. Halleluja. Also sag, Vater, ich bin offen für dein Wirken an mir. Heute Morgen, durch deine Liebe, ich will neu entzündet werden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, Halleluja, ich glaube, dass einige hier sind, die der Vater heute ganz neu entzünden möchte. Er möchte, spür ruhig weiter, er möchte, dass wirklich das Zentrum in deinem Leben wieder das Zentrum wird, das für ihn das Zentrum ist. Also, dass sein Zentrum wieder dein Zentrum wird. Und weißt du, sein Zentrum ist tatsächlich die Leidenschaft für die Menschen. Weißt du, er möchte gar nicht, dass du irgendwas für ihn tust, wofür du nicht Leidenschaft und wofür du nicht Liebe hast. Das möchte er gar nicht. Damit fängt er gar nichts an. Aber er möchte in dir ganz neu, durch seine Kraft und durch seinen Geist heute Morgen, eine Leidenschaft für Menschen entzünden. Für die verlorenen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und für Menschen, die Jesus schon kennen, aber die ausgerüstet werden müssen, die gegründet werden müssen, die reingezogen werden müssen, die zugerüstet werden müssen. Einfach in diesem Jüngerschaftskreislauf. Er möchte ganz neu sein Herz geben, seine Leidenschaft, seine Liebe. Er möchte dein Herz neu entzünden. Halleluja. Und wenn du merkst einfach, dass dein Herz irgendwie hart geworden ist oder noch nie richtig entzündet war eigentlich für Menschen, weil du eigentlich, ja, es war wie tot oder du hast eigentlich dich nur so um dein Leben gekümmert und geguckt, dass es dir irgendwie so gut geht. Und dass alles soweit passt, aber da war nicht wirklich diese Leidenschaft, da war nicht wirklich diese Liebe, da war nicht wirklich diese Sehnsucht, wirklich aus Liebe heraus, Menschenherzen zu erreichen und zu verändern. Dann ist heute deine Gelegenheit, dass du umkehrst zu deinem Vater und dass du sagst, Vater, hier bin ich, führ mich zurück zu dem, was du die erste Liebe nennst. Führ mich zurück zu dieser Liebe. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und das ist eine Entscheidung, die du in deinem Herzen triffst. Eine Entscheidung, die du zwischen dir und Gott triffst, wo du sagst, ja, Vater, ich möchte das ganz neu. Weißt du, die Sache ist immer ganz einfach. Wenn du erkennst, dass dir was fehlt oder dass dir was abhanden gekommen ist, ist der erste Schritt, dass du umkehrst und dass du sagst, Vater, es tut mir leid, wo ich das verloren habe oder wo das nicht in mir lebendig gewesen ist, wo ich nicht gedacht habe, wie du denkst und nicht gefühlt habe, wie du fühlst, wo ich nicht angezündet war. Weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf diese Erde zu werfen. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Und wenn du hier bist und du sagst, ja, dieses Feuer hat entweder nie richtig gebrannt in mir oder aber es ist wieder ausgegangen im Laufe der Zeit, dann ist der erste Schritt, den du gehst, ist, dass du sagst, ich kehre um und ich sage, Herr, es tut mir leid. Und du hältst ihm dein Herz hin. Und du sagst ganz neu, Herr, hier bin ich. Und aus mir heraus habe ich es nicht geschafft. Vergib mir. Vergib mir, wo ich das Zentrum aus den Augen verloren habe. Vergib mir, wo ich die Liebe aus den Augen verloren habe. Vergib mir, wo ich die Menschen aus den Augen verloren habe. Vergib mir, wo ich nur irgendwie einen Dienst getan habe, damit ein Dienst getan ist. Vergib mir, wo ich nicht von Liebe getrieben Dinge getan habe, sondern nur um zu funktionieren oder weil es halt so sein musste oder weil es Menschen von mir erwartet haben. Vergib mir das. Und das Zweite ist, du bittest ihn. Und während du ihn bittest, glaubst du gleichzeitig, dass er dich ganz neu mit seiner Liebe füllt. Dass er dich ganz neu mit seiner Leidenschaft füllt. Dass er dich ganz neu mit seinem Feuer füllt. Halleluja. Dass er dich ganz neu heiß macht. Dass er dich transformiert. Und weißt du, es ist immer der Grad deines Hungers, der Grad deiner Entschiedenheit bewirkt das Maß der Schnelligkeit und auch der Intensität der Transformation, die passiert. Das ist immer der Grad deines Hungers. Und wenn du einfach mit deinem ganzen Herzen das sagst, mit deinem ganzen Herzen sagst, jawohl, Vater, ich möchte das. Ich möchte dieses brennende Herz haben. Ich möchte dieses Herz der Liebe haben. Ich möchte dieses Herz der Leidenschaft für deine Dinge haben. Ich möchte brennen für dich. So, Jesus, wie du gebrannt hast, als du über diese Erde gegangen bist. Und so wie deine ersten Jünger, die du geschult hast und die an Pfingsten aufgestanden sind, wie sie gebrannt haben für die Verlorenen, wie sie gebrannt haben, dafür das Evangelium zu proklamieren und das Evangelium zu demonstrieren und Menschen zu transformieren. So möchte ich brennen ganz neu für die Menschen. Ich lege alles zur Seite, alle meine Visionen, alle meine Vorstellungen, alle meine Ideen. Und ich möchte einfach brennen für dich. Und ich möchte brennen für die Menschen. Ich möchte dich lieben, Vater, und ich möchte die Menschen lieben. Halleluja. Sag ihm das einfach gerade jetzt. Sag ihm das gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Zuerst sagst du ihm, Vater, es tut mir leid. Vielleicht sprechen wir es einfach alle zusammen. Einfach um das festzumachen. Jeder, der es möchte natürlich. Und jeder, der das spürt bei sich. Kann sagen, Vater, es tut mir leid. Wo mein Herz nicht gebrannt hat. Für dich. Für dein Reich. Und für die Menschen. Vater, es tut mir leid, wo andere Dinge Priorität hatten und nicht deine Liebe. Ich kehre um heute Morgen und ich positioniere mich ganz neu. Und ich sage, Vater, füll mich mit deiner Liebe. Ich möchte nicht einfach nur ein christlicher Diener sein, der irgendwie Business macht. Sondern ich möchte einer sein, der dich liebt, heiß ist in der Liebe für dich und heiß ist in der Liebe für die Menschen. Heiliger Geist, komm ganz neu mit deinem Feuer. Brenne all das andere weg. All das, was hart gemacht hat. All das, was mich unempfindlich gemacht hat. All das, was mich nicht die Not der Menschen hat sehen lassen. All das, was mich nicht entschieden hat sein lassen. Brenn es weg, Heiliger Geist. Komm mit deinem Feuer und entzünde mein Herz. Ganz neu mit deiner Liebe. Ganz neu mit deiner Liebe für die Menschen. Füll mich, Heiliger Geist. Füll mich. Füll mich mit deinem Feuer. Jesus, du sehnst dich danach, dass dein Feuer brennt auf dieser Erde. Lass mich das Gefäß sein, Jesus, in dem es brennt. Heiß brennt. Heiß brennt. Heiß brennt. Heiß brennt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Streck dich aus. Empfang. Empfang. Du hast gebeten. Du bist umgekehrt. Du hast gebeten. Jetzt kannst du glauben. Du kannst glauben. Jesus ist für dich gestorben, um dich neu zu machen, um dich zu transformieren. Jetzt ist die Kraft Gottes da, um dein Herz neu zu machen, um dein Herz neu zu entzünden mit seiner Liebe, um dein Herz neu zu entzünden mit seiner Gnade, um dein Herz neu zu entzünden mit seiner Kraft, dieser Kraft der Liebe, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Mach dich bereit zu empfangen. Ich zähle bis drei, und wenn ich bis drei gezählt habe, setze ich diese Kraft frei, diese Kraft seiner Liebe, dieses Feuer seiner Liebe, und da wo du bist, empfängst du einfach. Da wo du bist, lässt du dich jetzt, lässt es tief in dich hinein. Da, wo du bist, lässt du dich transformieren von dieser Kraft Gottes. Da, wo du bist, lässt du dich transformieren von dieser Liebe Gottes. Da, wo du bist, lässt du dich neu erfüllen, neu entzünden von diesem Feuer Gottes. Auf einige wird das Feuer Gottes stark kommen. Manche werden vielleicht stark weinen. Manche werden vielleicht auch stark lachen. Manche werden einfach stark die Kraft spüren. Manche werden vielleicht ganz still werden und gar nichts Intensiveres spüren, sondern einfach diesen Frieden. Aber die Kraft Gottes wird auf dich kommen und die Kraft Gottes wird dich neu entzünden und die Kraft Gottes wird dich neu senden und die Kraft Gottes wird dich neu befähigen, dieses Werk zu tun, zu dem Gott dich berufen hat. Deine Bestimmung, deine Berufung, die du hier auf diesem Planeten hast, es geht um alles. Es geht um Leben und es geht um Tod. Es geht um diese Welt. Es geht um dein Leben und es geht um das Leben anderer Menschen. Halleluja, mach dich bereit. Wenn ich bis drei gezählt habe, setze ich diese Kraft frei und du empfängst es. Du empfängst es da, wo du bist. Da, wo du bist. Eins. Halleluja, mach dich bereit. Streck dich aus einfach. Das Maß deines Hungers bestimmt das Maß dessen, was du empfängst. Das Maß deiner Entschiedenheit, das zu wollen, das dich danach auszustrecken, bestimmt das Maß dessen, was du empfängst. Und Gott möchte, dass du viel empfängst heute Morgen. Gott möchte, dass du seine Leidenschaft empfängst wie nie zuvor. Weißt du, jemand hat mal gesagt, ein Mann Gottes, der auch stark in Zeichen und Wundern unterwegs war. Und er hat gesagt, weißt du, wenn ich danach strebe, mehr danach strebe, nach Liebe in meinem Herzen zu den verlorenen Menschen, mehr danach strebe, dass ich die Menschen liebe, als danach streben, die Kraft Gottes zu erleben, wenn ich Kranken die Hände auflege, dann setzt das die Salbung für Wunder in meinem Leben frei. Und genau so ist es, weil die Liebe ist die Bewegkraft, die Liebe ist die Grundenergie, die Liebe ist die Grundkraft. Zwei, mach dich bereit, du empfängst jetzt, was du empfängst, wird eine Welle dieser Liebeskraft sein, eine Welle dieses Liebesfeuers. Es ist nicht irgendeine Kraft, sondern es ist diese Liebe, die dein Herz entzündet, diese Liebe, die dein Herz weich macht, diese Liebe, die dein Herz entschieden macht und sagt, jawohl, dafür lebe ich und dafür sterbe ich auch, dafür lebe ich und dafür sterbe ich meinem Selbst, dafür sterbe ich meinem Ich, dafür lasse ich mich transformieren, dafür lasse ich mein altes Leben am Kreuz hängen und dafür empfange ich sein neues Auferstehungsleben. Halleluja, bist du bereit? Bist du bereit? Halleluja, Halleluja, ich höre euch nicht, seid ihr bereit? Halleluja, danke Jesus. Und drei, in Jesu Namen, Vater, setze ich diese Kraft jetzt frei. Überall im Raum, Herr, deine Liebeskraft, Herr. Deine Kraft der Liebe für die Verlorenen, Herr. Deine Kraft der Liebe für die Menschen, Herr. Dein Feuer der Liebe, Herr, für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Dein Feuer der Liebe für die Söhne und Töchter Gottes, die zugerüstet werden müssen. Dein Feuer der Liebe, Herr, für die Menschen, die diese Kraft brauchen, Herr. Dein Feuer der Liebe, Herr, für die Menschen, die Zeichen und Wunder brauchen. Dein Feuer der Liebe, Herr, setz dein Feuer der Liebe jetzt frei, Herr, in diesen Söhnen und Töchtern, Herr. Das Feuer deiner Kraft jetzt, Herr. Das Feuer deiner Leidenschaft jetzt, Herr. Das Feuer deiner Liebe, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Da, wo du bist, empfang es. Da, wo du bist, ist wie eine Welle. Ist wie eine Welle. Empfang es einfach. Empfang es. Empfang es da, wo du bist. Die Kraft Gottes kommt auf dich. Oh. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, empfang es, empfang es, empfang es, streck dich aus, empfang es. Ach, empfang es, empfang es, empfang seine Liebe. Ach, empfang sein Feuer, empfang es. Ach, empfang es, empfang es. Ach, er gestaltet dich um, er macht dich neu, er gibt dir ganz neue Gefühle. Er gibt dir ganz neue Sichten. Er gibt dir ganz neue Offenbarung. Er lässt dich sehen, worum es wirklich geht. Er lässt dich sehen, worum es geht. Er lässt dich sehen, Verlorenheit. Und er lässt dich sehen, Errettung. Er lässt dich sehen, worum es wirklich geht. Worum es geht in diesem Reich Gottes. Worum es geht in diesem Land. Weißt du, es geht nicht nur darum, um irgendein christliches Ding in diesem Land aufrechtzuerhalten, sondern es geht um Millionen von Seelen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für dein Liebesfeuer. Danke, Jesus, für dein Liebesfeuer. Danke für deine Zurüstung. Halleluja. Halleluja. Streck dich aus. Streck dich aus. Spielt einfach. Singt, singt, singt. Singt im Geist. Halleluja. Singt im Geist. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh ja, das geht tief. Bei einigen geht es tief. Ein tiefes Werk. Ein tiefes Wirken. Ein tiefes Wirken. Halleluja. Ganz neu, sagt er, ganz neu zünde ich das Feuer in euch an. Ganz neu belebe ich euch. Er sagt, am dritten Tag belebe ich euch. Das heißt, da, wo etwas gestorben ist, da, wo etwas gestorben ist, sagt er, belebe ich euch. Es musste sterben. Das Weizenkorn musste in die Erde fallen und sterben, damit es Frucht bringt. Aber Gott sagt, jetzt ist der Tag. Es ist der Tag der Auferstehung. Es ist der Tag der Wiederbelebung. Es ist der Tag von Neuem. Das geschieht in eurem Leben. Es ist der Tag einer neuen Liebe. Es ist der Tag einer neuen Zurüstung. Es ist der Tag einer neuen Kraft. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Seid gesegnet. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Gott zeigt einigen hier im Raum, zeigt der Menschen. Er zeigt dir Verlorene. Er zeigt dir Kranke. Er zeigt dir Gebundene. Und er gibt dir sein Herz für sie. Er gibt dir sein Herz für sie. Er zeigt dir sein Herz. Er zeigt dir, wie er empfindet. Halleluja. Seine Liebe in dir. Seine Liebe in dir. Oh, eine neue Leidenschaft. Eine neue Leidenschaft. Eine neue Leidenschaft für die Menschen. In Jesu Namen. Eine neue Leidenschaft. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, seine Liebe in dir. Oh, seine Liebe. Oh, oh, liebt mit der Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für deine Kraft. Oh, danke für deine Kraft. Danke, danke, dass Neues geschieht. Danke, dass Neues aufbricht. Danke, dass Neues aufbricht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich spüre, dass prophetische Gaben hervorkommen. Prophetische Gaben. Prophetische Gaben. Prophetische Gaben. Worte der Erkenntnis. Worte der Erkenntnis, wo du Dinge weißt, die du nicht vom Natürlichen her wissen kannst. Worte der Erkenntnis, die Herzen von Menschen öffnen. Das sind prophetische Gaben. In Jesu Namen. Streck dich einfach aus. Das sind prophetische Gaben. Halleluja. Worte der Weissagung. Ah, Worte der Weisheit. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für prophetische Gaben, die du freisetzt in den Söhnen und Töchtern. Danke, Herr, für die scharf geschliffenen Waffen des Geistes, Herr. Um die Festungen des Teufels zu zerstören, Herr. Um Menschenherzen zu verändern. Um Menschenherzen zu öffnen. Um Menschenherzen aufmerksam zu machen, Herr. Auf die Realität deiner Herrlichkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Gott teilt zu. Halleluja. Gott teilt dir zu. Prophetische Gaben. Halleluja. In Jesu Namen. Empfang es. Schließ deine Augen. Wow. In Jesu Namen. Da ist es. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Er teilt zu. Halleluja. Nimm es. Nimm es und glaub es. Da hinten. Nimm es und glaub es mit der Brille in Jesu Namen. Empfang es in Jesu Namen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe es, wie es auf dich kommt. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Oh, ich spüre so eine Impartation wirklich der Liebe Gottes. Halleluja. Streck dich nochmal aus. Empfang einfach diese Liebe. Empfang diese Liebe. Weißt du, es sind die Tränen des Vaters. Und es sind nicht Tränen, die dich depressiv machen. Und es sind nicht Tränen, die dich traurig machen. Sondern es sind einfach die Tränen des Vaters, die durch dich geweint werden und die dieses Auferstehungsleben hervorbringen. Wer mit Tränen sät, der wird mit Jubel ernten, sagt Gott. Halleluja. Also empfang auch diese Gaben der Fürbitte. Empfang diese Gaben der Fürbitte für die Verlorenen. Empfang diese Gaben der Fürbitte für die Kranken. Empfang diese Gaben der Fürbitte für die Menschen um dich herum. Empfang einfach sein Herz für die Menschen um dich herum. Im Namen Jesu Christi, im Namen Jesu Christi, im Namen Jesu Christi, im Namen Jesu Christi, im Namen Jesu Christi. Oh, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Jesus, danke, es wird noch stärker. Ich spüre, es auf einige kommen starke Gaben der Fürbitte. Weißt du, das ist wie ein Weinen im Geist, wie ein Sehnen des Geistes, des Aufsteigen, ein Sehnen nach den Menschen. Weißt du, es sind so viele Menschen, die Gott uns zuführen will, die hier, auch hier bei Glory Life, das neue Leben empfangen sollen und empfangen werden. Aber es kommt durch uns hervor. Wir bringen es zur Geburt. Auch deine Fürbitte bringt es zur Geburt. Deine Tränen bringen es zur Geburt. Deine Leidenschaft bringt es zur Geburt. Er entzündet es in dir. Er entzündet diese Gaben der Fürbitte in dir. Gerade jetzt. Einige werden wirklich stark entzündet in diesen Gaben der Fürbitte. Gerade jetzt. Halleluja. Empfang es, empfang es, empfang es, empfang es, empfang es, empfang es, empfang es, empfang es. Danke, Jesus. Es geht tatsächlich um Leben oder Tod. Es geht um Leben, ewiges Leben oder ewigen Tod. Es geht um ewigen Himmel oder ewige Hölle. Es ist das Herz des Vaters. Er möchte nicht, dass einer verloren geht, sondern er möchte, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis seiner Wahrheit kommen. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte auch zu dir sprechen heute Morgen, wenn du hier bist. Und du bist momentan dir nicht sicher, ob du tatsächlich, wenn du heute sterben würdest, mit Jesus in den Himmel gehen würdest. Weißt du, all diese Fürbitte, die auch jetzt passiert, all das, was im Geist hier passiert, ist auch für dich. Ist auch für dich, damit du von Neuem geboren wirst. Damit du tatsächlich deine Entscheidung heute Morgen triffst. Damit du sagst, ja Vater, ich brauche dich. Ja, ich brauche dein Leben. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche dich. Ich brauche dich in mir. Ich brauche diese Sicherheit. Ich brauche diese Gewissheit. Ich möchte nicht länger ohne dich leben. Ich möchte nicht länger getrennt sein von dir. Ich möchte nicht länger fern sein, sondern ich möchte nahe sein. Nahe an deinem Herzen. Nahe an deiner Liebe. Ich möchte diese Gewissheit haben, dass wenn ich heute sterben würde, dass ich dann zu dir gehen würde. Ich möchte diese Sicherheit haben, dass dein Geist meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich möchte Gewissheit haben, dass ich ein Sohn, eine Tochter Gottes bin, angenommen von dir und lebend für dich und in dir. Halleluja. Wenn du nicht sicher bist heute Morgen, wenn du hier bist und du hast nicht diese Gewissheit, dann möchte ich dir jetzt einfach die Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, Jesus, ich empfange deine Gnade heute Morgen. Ich empfange deine Gnade vielleicht ganz neu. Ich empfange dein Leben. Ich strecke mich aus. Schließt einfach mal alle eure Augen. Ich möchte jetzt, dass niemand sonst umherläuft. Aber weil ich glaube einfach, dass es eine sehr wichtige Sache ist. Eine sehr wichtige Sache, die zwischen dir und Gott gerade jetzt stattfindet. Halleluja. Weil ich glaube, dass einige hier sind, die heute Morgen wirklich von der Hölle zum Himmel kommen sollen. Vom Getrenntsein von Gott hin zur Verbindung in Jesus Christus. Halleluja. Er ist gekommen, um dich zu erlösen. Er ist gekommen, um dich zu erretten. Und wenn du sagst, ja, das bin ich, er ruft mich. Er möchte, dass ich an sein Herz komme. Er möchte, dass ich sein Leben empfange. Er möchte, dass ich ja sage, ganz neu zu ihm. Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben. Er möchte das. Einfach dann ganz schnell, da wo du bist, streck einfach deine Hand hoch, sodass ich sehen kann. Ja, danke für deine Hand. Danke, danke, danke. Ja, streck einfach deine Hand hoch. Wenn du sagst, ja, Gott ruft mich gerade jetzt. Gott ruft mich gerade jetzt. Und ich möchte diese Entscheidung festmachen. Halleluja. Und ich möchte ihn in meinem Leben haben. Wenn du sagst, ja, das ist jetzt meine Zeit. Das ist meine Zeit. Dann melde dich einfach ganz schnell, da wo du bist. Danke, Jesus. Du möchtest es auch mitbeten? Okay. Jeder, der es einfach mitbeten möchte, wir beten einfach gemeinsam ein Gebet. Ich bete es einfach laut vor und du betest einfach laut nach. Und dann bete ich einfach für dich und leg dir die Hand auf. Okay? Schließt einfach eure Augen. Sag einfach, Herr Jesus Christus, danke, dass du mich gefunden hast. Danke, dass du mich gerufen hast. Heute Morgen, ich komme zu dir und ich sage, Jesus, ich brauche dich. Vergib mir, wo ich unabhängig von dir gelebt habe, wo ich mein eigenes Leben gelebt habe. Ich erkenne heute, ich brauche dich. Und ich bitte dich um Vergebung. Vater im Himmel, komm in mein Herz mit deinem Geist. Jesus, sei du der Herr meines Lebens und mach du jetzt mein Leben neu. Ich empfange dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und er sagt in seinem Wort, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, als Kind Gottes zu leben. Und ich weiß, bei der Elke passiert heute etwas. Sie wird von Neuem geboren. Sie wird eine neue Person in Christus. Und das ist so kostbar. Weißt du, das heißt, im Himmel ist Freude über nur eine einzige Seele, die in das Reich Gottes neu hineinkommt. Mehr als über 99 andere. Das ist so eine Freude. Und Jesus segnet dich gerade jetzt. Seiner Liebe. Er segnet dich mit seiner Herrlichkeit. Und er segnet dich mit seinem neuen Leben. Und der Heilige Geist erfüllt dich. Er erfüllt dich mit seiner Liebe. Und von heute an wird dein Leben nicht mehr das gleiche sein, weil er dich an der Hand genommen hat. Und weil er Neues wirkt. Und weil er Neues tut in dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für diese Gewissheit, Herr. Diese Gewissheit des neuen Lebens, Herr. Diese Gewissheit. Diese Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Danke, Jesus, dass dieser Tag heute im Himmel bekannt ist, Herr. Danke, Herr, dass heute diese Seelen, jeder, der diese Entscheidung getroffen hat, auch hier im Raum, dass Seelen angeschrieben werden im Buch des Lebens, Herr. Und das, was hier passiert, hat ewige Bedeutung, Herr. Weil du sagst, was wir hier auf der Erde binden, ist im Himmel gebunden und was wir auf der Erde lösen, ist im Himmel gelöst.